Laut Meldungen der südkoreanischen Medien unternahm die außerordentliche Bürgeraktion für den Rücktritt der Bakune-Regierung am 25. März in Seoul die 21. gesamtnationale Aktion. Durch die einstimmige Forderung des Volkes und seinen Kampf wurde Bakune entlassen und auch das Schiff Sewol, das vor 3 Jahren untergegangen war, heraufgezogen. Groß ermutigt davon versammelten sich rund 100.000 Menschen aller Kreise und Schichten auf dem Gwanghwamun-Platz und hielten dort eine Kerzenkundgebung ab. Nach der Veranstaltung marschierten sie in verschiedene Richtungen der Stadt wie zur Ministerpräsidentenresidenz. Rund 12.300 Polizisten von 154 Kompanien waren in Bereitschaft zur Unterdrückung. Aber die Demonstranten forderten die Verhaftung des entlassenen Präsidenten Bakune, die Klärung der Wahrheit des Untergangs des Schiffes Seoul und den Rücktritt des Ministerpräsidenten Fangio an und setzten den Marsch fort. Vor der Kerzenkundgebung gab es bunte Aktivitäten wie die Vorversammlungen der Organisationen verschiedener Kreise und Schichten und der Bürger. Auch in Gangju fand an diesem Tag eine Kerzenkundgebung statt, mit der Forderung nach der Klärung der Wahrheit des Untergangs des Schiffes Seoul und nach der Verhaftung von Bakune. Die südkoreanischen Medien berichteten über diesen Kampf. Die Kerzen verlangten die Verhaftung und Untersuchung der Ex-Präsidentin Bakune und die Klärung der Wahrheit des Untergangs des Schiffes Seoul und beleuchteten wiederum den Platz hell. Der südkoreanische Sender CBS meldete am 23. März den Beginn der Arbeit für die Bergung des Schiffes Sewol, das wegen der unmenschlichen Haltung von Bakune im Meer gesunken worden war. Dann fuhr der Sender fort: Nach 3 Jahren habe das Schiff Sewol seine Gestalt gezeigt und das bedeutet den Beginn des Urteils gegen Ungerechtigkeit, die bisher verborgen geblieben sei.